Andacht am 21.06.2022 von Reinhard Hirtler. Übersetzt und zusammengefasst von Margarete, gelesen von Ulla. Kolosser 1, 4 bis 6. In Sao Paulo ist es kalt. Heute hat der Winter in Brasilien begonnen. Viele Menschen denken, in Brasilien ist es nie kalt. Das stimmt nicht. In Goiânia oder Natal ist es nie kalt, aber hier im Süden, in Sao Paulo, ist es sehr kalt. Wir reden heute über Kolosser 1. Ich liebe den Kolosserbrief, aber ich liebe alles, was in der Bibel steht. In den letzten paar Wochen wurde ich immer wieder zum Kolosserbrief gezogen. Ich habe gelernt, auf solche Impulse schnell zu reagieren. Seit etwa 10 Tagen befasse ich mich intensiv damit und ich habe bisher nicht mehr gelesen als die ersten paar Verse. Also, Kolosser 1. Ich beginne mit dem 4. Vers und lese ihn aus der Passion-Übersetzung vor. Wir haben von eurem hingebungsvollen Glaubensleben in Jesus Christus und eurer zarten Liebe all seinen heiligen Gläubigen gegenüber gehört. Ich suchte im ganzen Neuen Testament nach der Formulierung Glaube und Liebe und stellte fest, dass es einige Stellen gibt, in denen Glaube und Liebe gemeinsam erwähnt werden. Dies ist im Epheserbrief und im Brief an die Galater der Fall. Während ich das Neue Testament studierte, kam ich zu dem Schluss, wenn man nicht in Liebe wandelt, wandelt man auch nicht in wirklichem Glauben. In 1. Korinther 13, das ist das Kapitel über die Liebe, werden Glaube, Hoffnung und Liebe in einem Atemzug erwähnt. Und die Bibel drückt öfter aus, wenn wir nicht in Liebe wandeln, wandeln wir nicht in wirklichem Glauben. Galater 5, 6 sagt, denn in Christus Jesus zählt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein, sondern der Glaube, dessen Kraft aus der Liebe kommt. Als Jesus gefragt wurde, welche Werke sollen wir tun, da antwortete er, glaubt. Und Johannes, der so nah an Jesus dran war, benannte 2 Gebote, denen wir gehorchen sollen. Ihm glauben und lieben. Die Grundlage aller Christlichkeit ist also, zu glauben und zu lieben. Ich dachte letzte Woche viel darüber nach, was Paulus zu Timotheus sagte. Er sagte, wir erreichen das Ziel aller Gebote, wenn wir andere tief und bedingungslos lieben und ernsthaft glauben. Paulus verbindet auch Glauben und Liebe. Glaube ist also wertlos ohne die Liebe. Viele Menschen bemühen sich um Glauben für Wunder, für Heilungen, für Versorgung, aber dabei vergessen sie die Liebe. Ich las heute früh in der Bibel und erinnerte mich an einen guten Freund, den ich seit etwa 40 Jahren kenne. Der sagte, ich sorge mich nicht darum, ob ich Erfolg im Leben habe oder nicht. Der Herr hat uns nicht befohlen, dass wir uns um unseren Erfolg kümmern sollen. Er hat nicht vom erfolgreichen Knecht gesprochen. Deshalb ist mir wahre Liebe besonders wichtig. Im 1. Johannesbrief steht, wie kannst du sagen, dass du an Jesus glaubst und dann nicht tun, was er befahl, nämlich zu lieben? Jesus lebte uns das wahre Evangelium vor. Er liebte alle Menschen. Jesus ist unser Vorbild, das wir nachahmen sollen. Das wahre Evangelium befreit dich von deiner Selbstsucht und lehrt dich Selbstlosigkeit und Liebe. Paulus drückt es hier in Kolosser 1 so schön aus. Eure zarte Liebe. Ich habe eine Nachricht erhalten von einem Ehepaar aus Europa, das hier in Sao Paulo lebt und gerade durch die Hölle und zurückgeht. Es sind liebe Freunde von mir. Debbie und ich dachten gestern sehr an sie. Und wir wussten, dass wir viel zu tun haben, aber wir nahmen uns Zeit, zu ihnen zu gehen. Wir schenkten ihnen Zeit und Liebe. Uns war klar, mehr als ein Wunder brauchen diese beiden. Gerade Menschen, die für sie da sind, sie in den Arm nehmen und mit ihnen weinen. So waren wir bei ihnen und weinten gemeinsam. Debbie meinte hinterher, so viel habe sie schon lange nicht mehr geweint. Aber als wir das Haus verließen, hatten wir beide ein starkes Gefühl von Zufriedenheit. Die Bibel verbindet das so oft, Glauben und Liebe. Die Kirche dagegen ist vollgepackt mit Geboten und Befehlen, mit Tun und Machen, noch ein Dienst in der Gemeinde, bei einer weiteren Aktion mitmachen, tun, tun, tun. Letzte Woche war eine Freundin hier in unserem Haus. Sie ist sehr süß und ich mag sie sehr. Sie bat mich, Reinhard, erkläre mir, wie die wahre Kirche aussieht. Schreib ein Buch darüber. Ich sagte, du musst umdenken, denn in deinem Herzen ist Kirche tun und machen, aber in meinem Verständnis ist Kirche sein. Die Kirche hat uns gelehrt, noch ein Gebot zu befolgen, noch mehr zu tun, bei noch etwas dabei zu sein, noch mehr zu beten und so weiter. Dabei übersehen wir das Wichtigste, zu sein und zu lieben. Was würde geschehen, wenn die Christen begännen, so zu leben, morgens aufzustehen und zu sagen, ich lebe heute ein Leben als Christ, ich glaube und liebe. Es ist sehr traurig, wie sehr wir unsere Aufmerksamkeit auf das legen, was wir noch haben wollen. Aber wir leben nicht im Glauben, in dem wir lieben. Denk darüber nach. Niemand kann im Glauben leben, wenn er nicht zu lieben gelernt hat. Wenn du lieben kannst, kannst du wahren Glauben leben. Dann fährt Paulus fort. Euer Glaube und eure Liebe wachsen in euch, wenn ihr all die Schätze eures Erbes ergreift, die im himmlischen Bereich aufgehoben sind. Er gibt uns hier eine einfache Anweisung, wie wir alles ergreifen können, was es im Himmel für uns gibt. Diese Reichtümer sind für mich da, aber nicht hier auf der Erde, sondern im Himmel. Das muss uns klar sein. So viele Leute zitieren Epheser 1,3, weil sie mich das Predigen gehört haben. Sie proklamieren, ich bin gesegnet, ich bin gesegnet. Doch das ist nicht wahr. Du bist nicht gesegnet, denn so steht es nicht da. Lies genau. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Ich bin also nur in der Himmelswelt und in Christus gesegnet, sonst nirgendwo. Mein Segen ist abhängig von diesen Bedingungen. Segen ist Wohlstand. Das ist nicht nur finanziell gemeint, es betrifft ein ganzes Leben. Die Bibel sagt uns, dass wir für wohlhabend erklärt wurden. Gott sprach und es geschah. Das ist wie bei der Schöpfung. Es existiert, denn Gott hat es deklariert und so sieht er uns. Gott hat dich für wohlhabend erklärt in jedem Bereich deines Lebens. Der Glaube und die Liebe, in denen du wandelst, sind verbunden mit dem Erbe, das du im Himmel hast. Aber Reinhard, was helfen mir die Dinge im Himmel? Ich lebe auf der Erde. Jesus sagt, wir sind in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Wundere dich nicht, dass du die himmlischen Segnungen nicht empfängst, wenn du nach dem System dieser Welt lebst. Wenn du auf natürliche Weise handelst und erlaubst, dass das System dieser Welt dich und dein Leben beeinflusst, dann kann das Himmlische nicht in dein Leben kommen. Ich hoffe, ihr könnt das ergreifen. Christen wandeln auf der Erde, aber sie leben im Himmel. Wir wurden in Jesus Christus an himmlische Orte versetzt. Epheser 2,6. Je bewusster mir wird, wo ich lebe, nicht wo ich wandle, desto greifbarer wird für mich die himmlische Wahrheit. Ist es nicht so? Wir wollen alle Probleme auf irdische Weise lösen. So sind wir programmiert. Wir denken, alles, was wir brauchen, ist hier auf der Erde zu finden. Das ist nicht wahr. Alles, was du brauchst, ist im Himmel. Aber du bekommst es nur, wenn du dich an den himmlischen Orten befindest. Wie sehr du das erlebst, hängt davon ab, wie sehr du den Himmel betrittst. Reinhard, lehre mich, den Himmel zu betreten. In der Schule des prophetischen und übernatürlichen lehre ich das. Da steht es. Es gehört dir, wenn du es ergreifst. Ich fordere dich jetzt heraus. Reinhard, wie ergreife ich mein Erbe, das im Himmel aufbewahrt ist? Dazu musst du dein Herz davon überzeugen, dass der Himmel viel wahrer ist als die Erde. Viel, viel wirklicher. Wir denken immer, die Erde sei die Realität. Uns wurde antrainiert, dass wir denken, der Himmel sei etwas, was wir eines Tages in der Zukunft erreichen werden. Ich hoffe, dass der Himmel für dich so real wird, dass es für dich, wenn du in den Himmel gehst, keine Überraschung sein wird, dort zu sein, sondern dass es eine Fortführung dessen sein wird, was du hier gelebt hast. Paulus hat so gelebt. Ich sehne mich danach, Teil dessen zu sein, was ich im Himmel bin. Der Himmel ist nicht das, wohin wir gehen, wenn wir sterben. Christen sterben nicht einmal. Das Vokabular hat sich nach dem vollbrachten Werk des Kreuzes verändert. Das Neue Testament spricht nicht vom Sterben, sondern vom Einschlafen oder vom Weggehen oder davon, mit dem Herrn zu sein. Jesus sagte von den Christen, auch wenn sie sterben, leben sie. Der Himmel ist also nicht, wohin wir gehen, wenn wir eines Tages nicht mehr auf dieser Erde wandeln. Jesus sagte, wir sollten beten, dass der Himmel sei, wie wir auf Erden sind. Denk darüber nach. Wir fragen uns, wie der Himmel aussieht und verpassen die Gelegenheit, ihn auf der Erde zu manifestieren. In Kolosser steht hier, ergreift alle Reichtümer, die im Himmel aufbewahrt sind. Jesus ist im Himmel, ihm gehört alles. Wer zu Jesus gehört, der ist Erbe von allem, was Jesus gehört. Und Jesus ist beim Vater. Wenn wir so darüber nachdenken, ist das überwältigend, oder? Aber Reinhard, wie kann ich mich an einen Ort setzen, wo ich nicht lebe? Ich erkläre es dir mit einem Vergleich. Ich war jetzt 21 Tage lang weg. Dann kam ich wieder nach Hause. Es war mein Urlaub, den ich mit meinem Freund in Italien verbrachte. Wir haben 6 Jahre lang dafür Geld beiseite gelegt. Und jetzt fuhren wir 3 Wochen lang mit Motorrädern quer durch Italien. Ich war in Italien ein Fremder, denn ich bin kein Italiener. So sollten wir durch diese Welt wandeln, als Fremde. Denn wir gehören nicht zu dieser Erde. Wir haben die himmlische Staatsbürgerschaft. Der Gedanke, Staatsbürger eines anderen Landes zu werden, ist unsinnig. Oh, ich hätte so gern die amerikanische Staatsbürgerschaft. Du hast doch die beste Nationalität überhaupt. Wenn du die himmlische Staatsbürgerschaft hast, brauchst du keine andere. Die hast du nur, damit du auf der Erde erfüllen kannst, was Gott für dich vorbereitet hat. Ja, ich besitze die amerikanische Staatsbürgerschaft, aber nur, um Gottes Ziele zu erfüllen. Ebenso verhält es sich mit meiner europäischen Staatsbürgerschaft. Viele Menschen wollen Staatsbürgerschaften sammeln, aber wozu? Das Leben ist gut für diejenigen, die gelernt haben, in der wahren Staatsbürgerschaft zu leben. Und das ist die himmlische. Wir brauchen nichts verkomplizieren. Es ist so einfach. Die größere Wahrheit ist der Himmel. Bring deine Sehnsucht, dein Denken, dein Herz, dein Leben dorthin. Wenn du tust, was geboten ist, den Glauben und die Liebe leben, dann wirst du ganz natürlich in der Liebe leben. Wir lesen weiter im Kolosserbrief. Denn die Offenbarung des wahren Evangeliums ist heute so wirklich wie an dem Tag, als ihr das erste Mal von unserer herrlichen Hoffnung gehört und an die Wahrheit des Evangeliums geglaubt habt. Das hat mich heute früh getroffen. Es geht um die Offenbarung des wahren Evangeliums. Ich liebe es, das Evangelium mit Menschen zu teilen, die es noch nie gehört haben, die nicht wissen, wer Jesus ist. Aber ich glaube, dass es eine meiner Aufgaben ist, das wahre Evangelium mit Christen zu teilen, denn viele Christen haben tatsächlich nie das wahre Evangelium gehört. Sie haben nur gelernt, glaube an Jesus, dann sind dir deine Sünden vergeben und du kommst in den Himmel. Das ist nicht das wahre Evangelium. Das wahre Evangelium ist das vollbrachte Werk am Kreuz und Gottes Liebe, die sich in Wundern und Zeichen offenbart. Viele Menschen kennen das wahre Evangelium nicht. Wir müssen ständig das wahre Evangelium predigen und zu den Menschen bringen. Paulus lebte sehr im wahren Evangelium. Ihm ging es nur um Jesus und sein vollbrachtes Werk. Umsonst nichts. Er sagte: Die Offenbarung ist das Wahre heute. Das hat mich heute früh so getroffen. Ich wurde daran erinnert, dass ich einmal eine sehr tiefe Erfahrung mit Jesus gemacht habe. Ich hatte eines Tages während einer Zeit des Fastens und Betens eine Erfahrung mit Jesus. Damals dachte ich, ich bliebe für immer hier mit nur Wasser und mit Jesus. Ach, ich bin so begeistert von meiner persönlichen Assistentin. Sie sitzt bei mir im Büro und arbeitet mit mir. In der nächsten Zeit wird jeder, der in diesem Haus wohnt, verreisen. Debbie und ich müssen in den Nordosten wegen unserer Waisenhausprojekte. Ich schlug meiner persönlichen Assistentin vor, Urlaub zu machen. Doch sie beschloss, sich für 14 Tage ein Apartment am Meer zu nehmen, um einfach Jesus und den Strand zu genießen. Sie ist so ein schlaues Mädel. Ich habe eine Freundin in Polen. Ich kenne sie fast 20 Jahre, eine wunderbare Frau. Sie lebte damals ein normales christliches Leben. Eines Tages bekamen die Polen die Gelegenheit, 14 Tage als Gruppe zu verreisen, um in Amerika einem außergewöhnlichen Mann Gottes zu begegnen. Es war eine Reise speziell für Polen und viele meldeten sich an. Denn sie erwarteten, die Begegnung mit diesem Mann Gottes würde ihr Leben für immer verändern. Doch die Kosten für die Reise waren hoch. Und so fragte mich diese Frau: Reinhard, was soll ich tun? Ich schaute sie an und sagte: Wenn du meinen Rat hören willst, fahr nicht mit. Geh besser für einen Bruchteil des Geldes an einen einsamen Ort und verbringe eine Zeit in Ruhe, nur Jesus und du, schließe dich 14 Tage lang ein. Wenige Monate später war ich wieder in Polen. Sie stand an der Rezeption für die Leute, die zur Konferenz ankamen. Ich sah sie und machte einen Schritt zurück. Sie war so verändert. Das war nicht die Frau, die ich kannte. Sie war nie mehr die gleiche Person. Sie ist Missionarin. Sie ist inzwischen verheiratet und hat ein Kind. Ich sagte damals zu ihr: Ich bin sicher, du warst allein mit Jesus. Sie bestätigte: Ja, so ist es. Wir verlieren so einfach, was wir erhalten haben. Als ich diese unglaubliche Zeit mit Jesus hatte, sagte er sehr schroff zu mir: Galater 5,1: Zur Freiheit hat Christus euch befreit. Deshalb steht fest darin. Viele Christen kennen das vollbrachte Werk am Kreuz und 3 Jahre später leben sie es nicht mehr. Dann war es nur eine Erfahrung, die sie 3 Jahre zuvor gemacht haben. Deshalb steht hier: Die Offenbarung des Evangeliums ist heute genau so, als wäre es das erste Mal. Ich sage den Leuten in der Schule des Prophetischen und Übernatürlichen immer wieder: Wenn ihr das, was ihr hier erlebt, nicht zu eurem Lebensstil macht und es lebt, wird es euch nichts bringen. Da hilft auch keine weitere Konferenz, da bringt euch kein weiteres Meeting vorwärts. Nichts wird euch verändern, wenn ihr nicht lebt, was ihr gehört habt. Das ist nur Täuschung. Wenn wir etwas mit dem Evangelium erlebt haben, müssen wir es festhalten und leben, täglich neu. So wird es zur Wirklichkeit. Routine ist etwas Schreckliches. Sie ist gefährlich. Aufstehen, arbeiten, gehen, essen, schlafen. Das ist gefährlich. Ich habe in meinem Leben etwas eingeführt, von dem ich denke, dass ich das nicht mehr verlieren werde. Meine Gewohnheit, morgens in der Dunkelheit aufzustehen und Zeit mit Jesus zu verbringen. Selbst wenn ich im Urlaub bis 1.30 Uhr wach war und bei einem Glas Wein mit meinem Freund redete, ich stand auf, bevor es hell wurde, und verbrachte Zeit mit Jesus. Viele Menschen erzählen von ihren letzten Erfahrungen mit Jesus, die immer weiter zurückliegen. Sie erleben nichts Neues mit Jesus. Das ist sehr traurig. Ich habe eine Frage an dich. Ist deine Erfahrung des wahren Evangeliums, des vollbrachten Werks am Kreuz, noch so real wie damals, als du es zum ersten Mal gehört hast? Wenn nicht, dann tu Buße. Sag: Gott, ich werde dafür sorgen, dass das wahre Evangelium mein Leben lang wirklich bleibt. Ich werde es jeden Tag neu erleben, ich werde darin laufen. Wenn du das tust, wirst du ein Leben voller Sieg erleben und Gott erheben und verherrlichen. Danke fürs Zuhören.